Erster Gott war wieder wütend auf Israel. Er brachte David dazu, das Volk zu zählen. Zweiter, der König sagte zu Job, geh durch alle Stämme Israels. Zähle alle Menschen von den bis Beerseba. Ich will die Zahl wissen. Dritter, Job sagte zum König, Gott soll dein Volk noch viel größer machen. Aber warum willst du das Volk zählen? Vierter, aber der König blieb bei seinem Befehl. Job und die Anführer gingen weg. Sie fingen an, das Volk zu zählen. Fünfter, sie gingen über den Fluss Jordan. Sie begannen bei der Stadt Aroer im Tal. Dann gingen sie nach Gead und Jaza. Sechster, sie kamen nach Gilead und in das Land der Hethiter. Danach gingen sie nach Dan und Sidon. Siebter, sie kamen zur Festung Tyrus. Sie besuchten die Städte der Heviter und Kanaaniter. Am Ende gingen sie nach Beerseba im Süden. Achter, sie reisten durch das ganze Land. Nach 9 Monaten und 20 Tagen kamen sie nach Jerusalem zurück. Neunter, Job nannte dem König die Zahl der Männer. In Israel gab es 800.000 Soldaten. In Juda gab es 500.000 Männer. Zehnter, David fühlte sich schlecht nach der Zählung. Er sagte zu Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Bitte vergib mir meine Schuld. Elfter, am nächsten Morgen stand David auf. Gott sprach zu dem Propheten Gead. Gead war der Seher von David. Zwölfter, Gott sagte, geh zu David. Sag ihm, ich gebe dir 3 Möglichkeiten. Wähle eine davon aus. 13. Gead ging zu David und erklärte es ihm. Er fragte, willst du Hunger im Land oder Feinde oder eine Krankheit? Überlege dir eine Antwort. 14. David sagte zu Gead, ich habe große Angst. Aber Gott ist sehr gnädig. Ich will lieber in Gottes Hand fallen. 15. David wählte die Krankheit. Es war die Zeit der Ernte. Die Krankheit begann und 70.000 Männer starben im ganzen Land. 16. Ein Engel wollte auch Jerusalem zerstören. Aber Gott tat das Unheil leid. Er sagte zum Engel, es ist genug. Hör jetzt auf. 17. David sah den Engel. Er betete zu Gott, ich allein habe den Fehler gemacht. Bitte strafe nur mich und meine Familie. 18. An diesem Tag kam Gead zu David. Er sagte, geh hinauf. Baue Gott einen Altar auf dem Platz von Aravna. 19. David tat, was Gead sagte. Er folgte dem Befehl von Gott. 20. Aravna sah den König kommen. Er ging hinaus und verbeugte sich tief vor ihm. 21. Aravna fragte, warum kommt mein König zu mir? David antwortete, ich will deinen Platz kaufen. Ich will dort einen Altar bauen. 22. Aravna sagte zu David, nimm alles, was du brauchst. Hier sind Tiere für das Opfer. Hier ist Holz für das Feuer. 23. Aravna schenkte dem König alles. Er sagte, dein Gott soll dir helfen. 24. Aber der König sagte, nein. Ich will den Platz kaufen und bezahlen. Ich gebe Gott keine Opfer, die mich nichts kosten. 25. David baute dort einen Altar für Gott. Er brachte Opfer dar. Gott hörte auf das Gebet. Die Krankheit in Israel hörte auf.